1. Kurz nachdem David den Berg Gipfel überschritten hat, begegnet ihm Zeba, der Diener Maribals, MIT Zweige Sattelten Eseln, die reichlich MIT Brot, Rosinen, Obstund Weinbäler den Wehren. 2. Auf die Frage des Königs nach dem Zweck dieser Gaben erklärt Zeba, dass die Esel als Reittier für die königliche Familie und die Voreitzer starken der Gefolgschaft in der Wust bestimmt seien. 3. Als David sich nach dem Verbleib von Maribal erkundigt, behauptet Zeba, dieser sei in Jerusalem geblieben, in der Hoffnung, das Haus Israel werde ihm nun das Reich seines Vaters zurückgeben. 4. Daraufhin übertrug der König den gesamten Besitz Maribals und Zeba, der sich dankbar vor David niederwarf und dessen fortdauernd Gunst bat. 5. Als David Behurim erregt, trat ihm Sime, ein Verwandter ausdem Hausesols, entgegen und Stias waren seine Anerhörung ununterbrochen heftig flüch aus 6. Bewarf David und dessen Binti mit Steinen, obwohl der König von seinem gesamten Volk und seinen tapferen Kriegen zu beiden Seiten geschützt wird. 7. Sime schrie David beleidigend wird hinter her, nannte in einen Morde so einen Nichtsnutz und forderte in lautstark auf, das Land zu verlassen. 8. Behauptet, Gott habe nun das Blut des Hauses Sauls und David geracht und das Kanitem seinem Sohn Absalom übertragen, weshalb David nun aufgrund seiner should im Unglück versinken. 9. Abiskai, der Sohn der Zeruja, but den König im Erlaubnis, dessen Totenhund für sein Fluch zu bestrafen und im den Kopf abzuschlagen. 10. Der König weiß dies jedoch zurück und erklärt, das man sie may gewahren lassen soll, falls Gott im befohlen habe, David zu verfluchen, da niemand Gottes Handeln hinterfragen darf. 11. David betonte gegenüber seinen Begleitern, dass es nicht verwunderlich sei, wenn ein Benjaminiter in Verfluch, solange sogar sein eigener Sohn im nach dem Leben trägt. 12. Osset die Hoffnung, dass Gott sein Elend wahrnehmen und ihm als Ausgleich für die hütigen Fluch in der Zukunft wieder Guts widerfahren lassen wird. 13. Waren David und sein Manner ihren Weg fortsetzten, folgte sie mei ihnen am Berghang, wo bei ihr weiterhin flugte, Steinwurf und Storb in ihr Richtung aufwirbelt. 14. Schließlich erregt der König mit seinem Gefolge erschöpft das Ufer des Jordans, wo sie ein Pause einlegten, sich von den Strapazen zu erholen. 15. Unterdessen zog Absalom in Begleitung der Manner Israels und seines Beraters erhitteful feierlich in Jerusalem ein. 16. Als Davids Vertrauter Husai bei Absalom eintraf, begrüßte in mit dem wiederholten Ausruf res lebe der König im sein scheinbar Loyalität zu bekunden. 17. Absalom reagiert skeptisch und fragte Husai, warum seinen engen Freund David im Stick gelassen habe, anstatt in ins Exil zu begleiten. 18. Husai entgegnet, das demjenigen dien und wohl. Den Gotten das gesamte Volk Israel erwalt hatten und das er die shall bei Absalom bleiben word. 19. Zudem versichter, das ist ne folgerichtig sei, nun dem Sohn zu dienen, so wie zuvor bereit seinem Vater true ergeben gusen war. 20. Dann quante sich Absalom eine hitteful und forderte in auf, einen Rat zu erteilen, wie sie nun weiter vorgehen sollten. 21. Der Hittifel riet ihm, offentlich ein Verbinding mit den Nebenfrauen seines Vaters einzugehen, den Entgültigen Bruch mit David zu demonstrieren und sein Anhänger zu ermutigen. 22. Man errichtet daraufhin ein Zelt auf dem Dach des Palasts, wo Absalom vor den Augen des ganzen Volks die Frauen seines Vaters aufsucht. 23. Zu jener Zeit besaß der Rat Ahithophels ein so außerordentlich Autorität, das sowohl für David als auch für Absalom wie ein gottlich Offenbarung geurteilt wird.